So, wir haben heute den 8.01.2024, Tag 1 der Proteste der Landwirte und manch anderer Berufsgruppe, die sich damit anschließt. Ich möchte nicht alle aufzählen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bewegung. Meinen Respekt, Chapeau, vor all denjenigen, die hier den Mut aufbringen, etwas zu unternehmen in diesem Land. Und denen ist auch der heutige Podcast gewidmet. Und ich möchte in der Geschichte mal ein bisschen zurückgehen und ein kleines bisschen zeigen, dass das nicht das erste Mal ist, dass sowas passiert. Und auch nicht das erste Mal ist, dass diese Vereinigung dann zustande kommt. Und was daraus wird. Also, gehen wir mal, 3000 Jahre zurück. Da gab es die Situation, dass Gott zugelassen hat, dass eine Unterdrückung stattfindet. Dass nämlich das Land der Midianiter sich bereichert haben, indem sie ganz einfach in Israel eingefallen sind, immer zur Zeit der Ernte, und dann alle Erntegüter mitgenommen haben, und dann waren die ohne Nahrungsmittel dagestanden. Das Land darbte. Es war Not. Jetzt, warum lässt Gott sowas zu? Nun, immer dann, wenn eine Gesellschaft zerfällt, immer dann, wenn eine Gesellschaft sich zerspaltet, wenn der Respekt voreinander aufhört und vor allem der Respekt vor Gott und seiner Wahrheit, seiner Realität aufhört, dann lässt Gott solche Dinge zu. Eigentlich möchte er das nicht, aber er weiß, unter dem Druck der Not vereinen sich die Menschen wieder, sie rücken zusammen und sie gewinnen wieder Respekt füreinander und auch für Gott. Und das ist genau der Grund, warum er das zugelassen hat. Eigentlich will Gott, dass die Menschen zusammenkommen, um zu feiern, um sich zu freuen, um gemeinschaftlich Projekte aufzustellen und Dinge zu bewegen und Ziele zu erreichen. Denn so hat er sie ja geschaffen. Aber manchmal werden die Leute einfach lax und dann zerfällt das Ganze. Und dann muss man ein bisschen Not reinstreuen, wie man so schön sagt, ein bisschen Rauch reinblasen, damit diese Einheit wieder entsteht. Und diese Midianiter, das waren Terroristen, wenn man so will, die kamen einfach mit Kamelen beritten und haben einfach mitgenommen, was da irgendwie zu tragen war. Selber nichts geschafft, alles mitgenommen und dann standen diese Leute aus Israel da ohne Ernte. Nun, einiges konnten sie vielleicht noch wegschaffen und verstecken, aber oft genug hat es dann hinten und vorne nicht gereicht und es war Mangel einfach da. Und da gab es eine Bauernfamilie, die war gar nicht einmal so wenig wohlhabend, sicherlich nicht die größte, aber auch nicht die kleinste. Und die hatten einen Sohn und der heißt Gideon. Und was über diesen Gideon zu sagen ist, das könnt ihr nachlesen in der Bibel, in dem Buch der Richter, in den Kapiteln 6, 7 und 8. Nun, die Geschichte dieses Gideon, das ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Hat nicht so ganz ein gutes Ende, aber zumindest ist es eine tolle Sache. Denn der Engel des Herrn, und das war im Alten Testament der Herr Jesus, bevor er auf diese Welt als Mensch kam, und er wurde dann Engel des Herrn genannt. Das war ein ganz besonderer Engel, war nicht irgendeiner. Und der trat zu diesem Gideon. Der ist natürlich furchtbar erschrocken. Wäre ich auch. Auf jeden Fall hat dieser Engel des Herrn diesen Gideon berufen und hat gesagt, hör mal zu, ich habe mir ausgedacht, dass ich dich schicke, die Midianiter, die mal gerade wieder ins Land gekommen waren, um ihre Raubzüge zu machen, um die zu schlagen. Das waren also nicht gerade wenige, das waren 135.000 Krieger, die da eingerückt waren. Die Midianiter haben gesagt, nehmen wir noch ein paar von unseren Nachbarvölkern mit, dann bauen wir so eine Art Allianz und dann können wir das alles teilen und können mit denen gut Kumpel-Kumpel spielen und uns mit denen lieb und gut stellen und gleichzeitig die Israelis ausbeuten. Dann sind die mit 135.000 Mann da in das Land reingefallen wie die Heuschrecken und haben mitgenommen, was ging. Und Gott wollte durch den Gideon das beenden. Dann sollte der Gideon also eine Armee aufstellen. Und der hat halt rumgefragt, wie und was, und dann haben sich ungefähr 33.000 Leute gemeldet. Hat Gott gesagt, du, das ist mir also viel zu viel. Sagt er noch, ihr hättet das selber gemacht. Aber das möchte ich nicht. Also, Jetzt gehst du hin und fragst mal, jeder, der ein bisschen Schiss in der Buchs hat und nicht ganz so mutig ist, dem sagst du, geh heim. Geh zufrieden heim. Du musst nicht traurig sein darüber, auch nicht verärgert sein darüber. Du bist ängstlich, geh heim. Und dann sind 23.000 heimgegangen, waren noch 10.000 übrig. Dann hat Gott gesagt, ja, das sind immer noch zu viele. Da könnt ihr immer noch euch selber anmaßen, den Sieg nachher selbst erlangt zu haben. Dabei bin ja ich derjenige, der das Ganze macht. Wiewohl durch euch. Also, da müssen noch viele wieder heimgehen. Und dann hat Gott gesagt, wie das Gideon zu machen hat. Das könnt ihr nachlesen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Er hat gesagt, diejenigen, die die Hände nicht von den Waffen tun, selbst wenn sie Wasser trinken, die sind die Richtigen. Das waren aber nur 300. Jetzt stellt euch mal vor, 300 Mann gegen 135.000. Das klingt schon nicht so besonders erfolgversprechend. Aber Gott hat gesagt, ja nun, ihr habt ja noch mich, ja, und ich bin da die Hauptperson. Jetzt, warum macht Gott sowas? Er macht das, weil er den Menschen so geschaffen hat. Der Mensch wurde von Gott geschaffen, um den Satan zu besiegen. Und Gott hat den Menschen als das schwächste Wesen, physisch zumindest, nicht vom Kopf her, aber physisch, als das schwächste Wesen dieses Planeten geschaffen. Jedes Tier, wenn man das mal umrechnet auf Körpergröße, Körpergewicht und so weiter, leistet mehr als der Mensch. Jede Ameise kann das 3- bis 4-fache ihres Körpergewichts tragen. Das mach mal als Mensch. Geht nicht. Und ihr seht das an euren Hunden und an euren Pferden und an euren anderen Tieren. Die haben alle gerechnet auf ihre Körpergröße und auf ihre Körpermasse sehr viel mehr Kraft als der Mensch. Und das ist beabsichtigt. Und Gott hat gesagt, ich will durch diesen schwachen Menschen den Satan nicht nur besiegen, sondern auch damit demütigen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, Gott ist dann in Person dieses Jesus Christus, dieses Jehoshua Meschiach, als Mensch auf diese Welt gekommen und hat als Mensch, als einer von diesen Schwächlingen, diesen Satan besiegt. Und das war eigens dazu gedacht, dass man dem Satan so richtig eine verpasst, dass er nie wieder aufsteht, dass er nie wieder in den Spiegel gucken kann. Das ist die Zielsetzung. Und genauso war das jetzt hier. Mit den 300 Israelis hat der Gideon tatsächlich diese 135.000 Mann Armee der Midianiter nicht nur geschlagen, in die Flucht geschlagen, sondern vernichtet. Da blieb keiner übrig. Da ist keiner wieder heim. Die sind alle umgekommen. Und damit hat natürlich dieser Spuk, dieser Raubüberfälle auch ein abruptes Ende gefunden. Das hat kein Nachbarland dann nochmal getraut zu machen. Weil das ging, wie gesagt, 7 Jahre lang gut und dann auf einmal mit einem Schlag diese Vernichtung und alle Feinde, da ist keiner mehr heim. Gott hat das so gemacht, dass er durch diese schwachen, scheinbar schwachen 300 Mann, diese riesige Armee, 135.000, zerstört hat. Bis auf die letzte Nase. Naja, ganz so ist es jetzt bei uns nicht. Aber was ich euch sagen will, Leute, ist, dass dieser Gott mag den Satan nicht. Und er mag auch seine Schergen nicht. Und deswegen mag er diese pädophilen und ekligen Eliten, die ganze Länder hier auf dieser Erde in Sklaverei und Ruin führen, die mag er nicht. Und man kann das sehen, dass seit einiger Zeit da etwas sich bewegt. Und wer ein bisschen näher hinguckt, der stellt fest, oh, da steht ja Gott hinten dran. Und deswegen, das soll euch Mut machen. Wenn Gott mit jemandem ist, wer kann dann gegen denjenigen sein? Denn Gott ist der Stärkste im Weltall, der Klügste im Weltall und er ist der Besitzer des Weltalls. Ja, das klingt ganz nach einem Erfolgsrezept. Man hat jetzt die letzten Jahre gesagt, die Sonne lacht über Spanien, aber über die BRD die ganze Welt. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch gewesen, wenn man unsere außenministrierende Hupfdohle gesehen hat, auch unseren Grüß August. Das waren zum Teil, ich weiß nicht, ob sie choreografiert waren, Lachmomente. Ja, die haben sich lächerlich gemacht oder lächerlich machen müssen, weil irgendjemand ihnen den Befehl gegeben hat. Aber ihr könnt die Sache jetzt wieder rausreißen. Deutschland schaut auf diese Welt und umgekehrt schaut die Welt auf Deutschland. Ja, ihr dürft euch nicht was vormachen. Die UNO ist eine Organisation aller Feinde des deutschen Volks. Das heißt, jedes Land, was in der UNO seine Unterschrift und Mitgliedschaft besiegelt hat, ist ein Feind Deutschlands. Ja, das nennt man die sogenannte Feindstaatenklausel. Wenn ihr wieder nach Hause kommt und ein bisschen Zeit habt, dann gebt mal das in Google ein, Feindstaatenklausel, und dann werdet ihr euch die Augen reiben. Und die BRD-Regierung ist auch ein Signator in der UNO-Charta und deswegen ein Feind des deutschen Volks. Ein erklärter Feind des deutschen Volks. Das heißt, die, die euch regieren, auch dieser Cem Alteisen oder Schrott, ja, Özdemir ist das türkische Wort für Alteisen, wenn ich meinem Wörterbuch Glauben schenken darf, der ist ein Feind von euch. Mit Unterschrift. Und Gott findet das nicht gut, dass eine Regierung Feind ihres Volkes ist. Denn die schwören ja bei seinem Namen, für euch zu sein. Und das ist mein Eid. Kann Gott gar nicht leiden. Das heißt, Deutschland schaut die ganze Zeit auf die Welt, nämlich auf diese UNO. Aber viele haben es nicht verstanden. Also guckt hin, was da wirklich geschieht. Aber inzwischen schaut die Welt auch auf Deutschland. Also ich kriege viele Berichte aus zum Beispiel den Vereinigten Staaten. Und da wird täglich berichtet, was hier in Deutschland passiert. Die sind gespannt auf das, was jetzt hier abläuft. Das heißt, so wie unsere Politiker den guten Ruf Deutschlands in die Tonne gekloppt und in die Tonne getreten haben, ihr habt das jetzt in der Hand, diesen Ruf wiederherzustellen und den Deutschen wieder einen Namen zu geben in der Welt und auch diese Situation hier zu retten. Ich muss nochmal sagen, Hut ab und möchte euch Mut machen. Deswegen mache ich dieses Podcast jetzt da im Moment. Das ist eigens nur euch gewidmet. Um euch Mut zu machen, um euch zuzusprechen, um euch auch zu loben für diesen Angang, das ist ja eine Riesenentscheidung, das kostet Mut, jetzt in diese Situation da reinzugehen. Es hat eine ganze Reihe Anwälte gegeben, die sich jetzt da zur Sprache gemeldet haben und zu Wort gemeldet haben. Ich möchte dem nichts hinzufügen, als nur einfach zu sagen, hört auf die, lasst eure Führerscheine zu Hause, zahlt lieber die 10 Euro Bußgeld und vor allem keine Gewalt. Keine irgendwelche Fähnchen schwingen und Schilder und was nicht. Also irgendwelche Gruppenzugehörigkeiten da besonders hochhängen, sondern ihr geht einfach protestieren. Es geht euch um euch und eure Familien, um eure Nachbarn, um eure Dörfer, um eure Städte, um eure Berufsgruppen, um all diese Dinge. Ja, und das ist egal, ob einer Landwirt ist, ob einer LKW-Fahrer ist, ob einer Handwerker ist. Und ich möchte auch jene bitten, die vielleicht in der Nähe von der Autobahn wohnen, dass sie Würstchen warm machen, Kartoffelbrei oder Kartoffelsalat oder irgendwas Nahrhaftes und vielleicht Tee, warmen Tee, und das den Leuten auf der Autobahn, wenn da die Traktoren, die Lastwagen und all die Leute stehen, dann bringen. Fangt Gespräche an, kommt zusammen, nutzt das, um euch kennenzulernen, um euch gegenseitig Respekt zu zollen, um euch gegenseitig, ja, man kann sagen, Freundlichkeit und Liebe entgegenzubringen, denn das, was der Staat da getan hat, ist eine Angstnummer und ist lieblos, ist feindselig, ist arglistig, hinterhältig und noch vieles mehr. Nur ein Beispiel. Warum dürfen die Landwirte nicht Gülle ausbringen? Ja, weil irgendwelche Gesetze sagen, dass dann das Grundwasser und bla und bla und bla. Viele haben es inzwischen gemerkt, dass das Wetter manipuliert wird, dass vieles manipuliert wird und nichts stimmt. Und die Gülle darf nicht aufs Feld, weil nämlich dann das Wetter nicht mehr manipuliert werden kann. Wenn die Chemikalien in den Tierurin, wenn die in die Luft kommen, und dann sind diese Chemtrails da oben am Himmel, die sie da mit teurem Geld hinsprühen, ja, das kostet im Jahr mehrere zig Milliarden, die sind alle für die Katz. Und deswegen dürfen die Landwirte keine Gülle ausbringen. Das ist der einzige Grund, der wahre Grund. Naja, und mehr Gülle heißt kein Hochwasser mehr. Denn das Hochwasser, was da jetzt ist, das ist von diesen Teufeln gemacht. Das ist zumindest meine Meinung und ich habe das studiert. Nicht nur, dass sie die Deiche haben verkommen lassen und die Talsperren nicht rechtzeitig abgelassen haben und solche Sachen. Nein, die können das Wetter manipulieren. Als ich Kind war, waren die Wolken noch anders. Wir haben auf der Wiese gelegen und haben die Wolken betrachtet, wie die ihre Form verändern. Und die haben innerhalb von Sekunden und Minuten haben die ihre Form völlig verändert. Wenn ich heute an den Himmel gucke und dann fliegen da Wolken, die sehen aus wie, ja, wie Wattebäusche. Da ändert sich gar nichts an der Form. Die kommen wie Styroporbarren und die verändern ihre Form nicht. Das sind komische chemische Wolken, das sind keine wirklich echten Wolken. Und das liegt an dieser chemischen Manipulation durch diese Chemtrails. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir so unverhältnismäßig viele grüne Weihnachtsfeste haben? Weil zu Weihnachten, wenn da die Leute alle zusammenkommen, Familien und drei Generationen zusammenkommen, Oma, Opa, Papa, Mama, die Kinder und Enkelkinder und dann Weihnachten feiern, dann reden die übers Wetter, wenn das ungewöhnlich ist. Ja, und wir haben jetzt ungewöhnlich viele Weihnachten gehabt, wo es bei uns hinterm Haus hat die Kirschblüte angefangen. Da war es 15 Grad warm. Ja, das ist natürlich Gaga. Und das ist völlig überzogen für die Jahreszeit. Und hinterher wird es dann plötzlich riesig kalt wie jetzt. Da ist Wetter manipuliert. Denn wenn das wirklich der Klimawandel wäre, Leute, das könnt ihr euch sagen, das Klima hat doch keine Ahnung, wann wir Weihnachten feiern. Und wieso kann dann das Klima in einer statistisch auffälligen Anzahl von Jahren, genau zu Weihnachten, nämlich genau da, wo die Leute zusammenkommen, um dann über Dinge zu reden und dabei natürlich auch über dieses ungewöhnliche Wetter reden, warum gerade da das Klima dann immer das Wetter so warm macht und hinterher dann so kalt? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also mir springt das ins Auge. Das ist natürlich nicht das Klima, sondern das ist dieser Teufel in unseren Verwaltungsbehörden. Die entschließen, wann wir hier 15 Grad an Weihnachten kriegen und wann nicht. Und die wollen uns ja diese globale Erwärmung vorgaukeln und möchten gerne, dass die Leute an Weihnachten über dieses ungewöhnlich warme Wetter reden und natürlich alle sich gegenseitig bestätigen, das ist die globale Erwärmung. Und deswegen wird genau zu den Familienfesten, nämlich wie Weihnachten, das Wetter manipuliert. Es geht im Grunde genommen nur um Besteuerung. Ja, die wollen dies und das besteuern. Jetzt kommen sie ja schon mit der Idee, selbst unser Atmen zu besteuern, weil wir CO2 ausatmen. Ihr Landwirte wisst doch ganz genau, dass Pflanzen viel besser wachsen, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Das kann gut die doppelte oder dreifache Menge sein. Das macht am Klima kein bisschen was aus. Aber die Pflanzen wachsen. Und der Politteufel macht uns und allen vor, dass das CO2 ein Schadgas wäre. Ist es aber nicht. Und deswegen hat das mit Klimawandel gar nichts zu tun, weil das Klima, wie gesagt, nicht weiß, wann Weihnachten ist. Naja, vielleicht können die Landwirte mal überlegen, ob sie in Zukunft sich die Kilometer nach Berlin sparen, aber dafür einen Gülle-Protest einlegen und diese ganzen chemischen Flugzeuge da außer Kraft setzen damit. Ihr müsst natürlich dann auch antizipieren, dass die Behörden euch auf die Pelle rücken. Das heißt, ganze Dorfgemeinschaften müssen sich da zusammentun. Aber auf jeden Fall kann man sich sowas mal überlegen. Ja, das mal andenken. Juristisch kann man das ja mit Notwehr und dem Notwehrrecht argumentieren. Weil bevor das nächste Hochwasser kommt, ist eine Gegenmaßnahme ja durch Notwehr gedeckt. Und das müsst ihr halt mal mit den Anwälten ein bisschen abklären. Das ist nun unter Umständen überhaupt nichts Ungesetzliches. Ja, Leute, meinen Segen habt ihr. Ich kann das nur nach Kräften unterstützen. Chapeau, euch wünsche ich alles, alles Gute. Steht zusammen, auch wenn Übergriffe durch die Polizei zustande kommen. Dann kommt ihr unter das Notwehrrecht. Ihr dürft euch dann da wehren. und besorgt euch eine Rechtsschutzversicherung, die auch Strafrecht abdeckt. Und vor allem geht zum Anwalt rechtzeitig. Nicht denken, man kann da selbst mit vielen Worten irgendwas ändern. Zu einem Polizisten redet man kein Wort. Die wollen euch nur reinlegen. Polizisten sind eigens dafür da, euch reinzulegen. Ihr müsst nur sagen, wer ihr seid und den Ausweis hinlegen und dann kein Wort mehr. So, jetzt möchte ich das gar nicht so lange ausdehnen heute. Ich lasse es dabei. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und vor allem seinen Schutz und seine Stärkung und rückt zusammen. Und ihr übrigen im Volk, helft denjenigen, die jetzt da protestieren und macht nicht das Gegenteil. Redet denen nicht gegen den Strich, sondern bringt ihnen lieber was Warmes zu essen und zu trinken. Denn die halten ihren Kopf hin für eure Zukunft. Chapeau, alle Achtung. Und damit schließe ich heute, wünsche euch alles Gute. Ciao.